Paix. Paix. Paz. Paz. Sie hörten Die Maschine von Georges Perec. Es sprachen Olaf Quaiser, Heiner Schmidt, Alwin Michael Rüffer und Dagmar Altrichter. Regie Wolfgang Schenk. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1968.